heute mit dem Marcel aus Zypern. Hallo, und dem Tobi aus München. Ja, hallo, und dem Martin, auch aus München. Ja, wir sind in München, Marcel ist in Zypern. Du bist gerade auf Arbeitsurlaub quasi in Zypern und deswegen ging auch letzte Folge irgendwie so ein bisschen in die Hose, weil wir versucht haben, einen Dienst zu benutzen, der dann leider keinen Podcast aufgezeichnet hat, entgegen dem, was er uns versprach. Ja, leider. Aber so ist es halt manchmal. So ist das manchmal. Die Technik kann einen ins Bein beißen. Narrisch machen. Ja. Ja. Gut, gut. Wir sind heute bei der Folge 212 und du darfst dann quasi den gleichen Zahlenfakt zum Besten geben, den du uns letzte Woche in der nie veröffentlichten, nie stattgefundenen 212 präsentiert hast. Ja, dabei war der so schön. 212 Fahrenheit. Da gibt's doch dieses Buch. Nein. Von Philip K. Dick. Oh Gott, wir sprechen jetzt gerade den Text von letzter Woche. Woche nach. Also 212 Grad Fahrenheit sind selbstverständlich 100 Grad Celsius. An der Stelle kam letztes Mal eine lange Exkursion, an welchen Orten der Herr Fahrenheit seine Temperaturskala angemacht hat. Ja. Die würde ich auslassen. Ja, ja, die sollten wir nicht nochmal führen. Die war nicht gut. Die ging ungefähr 10 Minuten. Die war unglaublich gut. Aber lest sie selber bei der... Brachte keine Erkenntnisse. Lest sie selber nochmal nach. Ja. Mhm. Auf der Wikipedia, das ist ganz lustig, weil die Punkte, die er da gewählt hat, sind schon sehr seltsam. Ja. Nun ja, nun denn. Wir hatten letzte Woche schon, wir müssen uns das sparen, immer zu sagen, was wir letzte Woche gemacht haben, weil das hat ja nicht stattgefunden. Die Republika war vor 2 Wochen und die war der Grund, warum es vor 2 Wochen keinen Podcast gab. Weil da waren nämlich ich und Marcel und dann hatten wir irgendwie nicht mehr so viel Zeit, noch einen Podcast aufzunehmen. Und gerade du wolltest irgendwie noch so ein paar Vorträge und Eindrücke präsentieren, oder? Ja, ich wollte vor allem sagen, dass die Videos jetzt online sind und die sollte man sich mal zu Gemüte führen. Da gibt es auch eine Playlist auf YouTube, wenn ich das richtig gesehen habe. Kann man sich sozusagen mal durchklicken und in die Vorträge reinhören und dann einfach weiterklicken, wenn es einem nicht so gefällt. Sind ein paar schöne, spannende Sachen wieder dabei. Ja, cool. Das wäre so mein Beitrag. Dieses Jahr, ja, wie gesagt, also heutzutage kann man sich ja wirklich so selber sein Bild machen über die Republika. Die Stimmung war relativ gelöst, was so das Gefühl war, letztes Jahr haben sich noch alle gefragt, wie kann man die Netzgemeinde retten, und dieses Jahr war es den Leuten dann eher egal, was mit der Netzgemeinde ist, und deswegen Leute treffen, das Wetter war ja auch toll, und sich interessante Vorträge ansehen und anhören, stand da im Mittelpunkt dieses Jahr wieder. Was hat dich denn da an Vorträgen besonders beeindruckt? Oh, ich habe so viele gesehen, dass ich jetzt, oder nachgehört auch, weil hier hatten wir viel Zeit nochmal nachzuhören, dass ich jetzt gar nicht mehr so genau weiß. Mir hat der von Friedemann Karik gefallen, das ging über Lüge und Wahrheit. Interessant fand ich tatsächlich auch den Astronautenvortrag. Also es war ein echter Astronaut da, der ein bisschen so von seiner Arbeit erzählt hat. Was natürlich auch gleich wieder die Kritik hervorgerufen hat. Ja, es gibt viel interessantere Spezialvorträge und dann laufen alle zum Astronauten. Ja, ist halt so. Es ist ja einfach auch spannend, mal so zu hören, wie Details funktionieren. Und viele, viele andere, die ich jetzt alle vergesse und was mir auch sehr leid tut, weil, klickt euch einfach mal durch. Das lohnt sich. Hattest du noch was jetzt aus dem Hinterkopf? Mir ist jetzt nur der Astronaut irgendwie auch sehr präsent geblieben und ich kann noch den Vortrag empfehlen, den ich mittlerweile geschnitten und abgeliefert habe und der jetzt auch auf YouTube schon gelandet ist. Es war 8 von 72 Rezensentinnen fanden dieses Review hilfreich oder so ähnlich hieß der. Und das war eine Lesung von Amazon-Bewertungen. Und die ist sehr unterhaltsam, weil die haben sich sehr viel Mühe gemacht, die beiden Vortragenden, dass sie da irgendwie lustige Rezensionen raussuchen. Und die präsentieren das auch sehr gut. Und kann ich nur empfehlen. Hatte Spaß. Was ist eigentlich, ganz doof gefragt, der Rahmen von der Republika? Weil Nee, es gibt keinen. Also es hat irgendwie so einen riesen Mischmasch. Die Maxime ist irgendwie Hauptsache groß. Und das Programm ist einfach nur ein riesiger Haufen von Kram. Und man muss sich ein bisschen Glück haben, einen guten Vortrag zu finden. Also eine rote Linie finde ich da schon lange nicht mehr drin. Mhm. Naja, die rote Linie ist halt immer irgendwas mit Internet. Und das ist es dann hauptsächlich auch. Hm. Aber es hat schon alles irgendwie mit dem Internet zu tun. Ja, irgendwie was mit Netz. Ja, das ist für uns so selbstverständlich, aber ist halt gar nicht so selbstverständlich. Selbstverständlich ist ja auch, dass Apple ständig neue Hardware rausbringt und es ist jetzt auch passiert mit neuen MacBooks, beziehungsweise mit abgedateten MacBooks. Das 15 Zoll MacBook Pro wurde jetzt nämlich mit dem schönen neuen Touchpad versehen. Ich habe es selber noch nicht in der Hand gehabt, aber es soll täuschend echt, es soll sich genauso anfühlen wie die alte Mechanik mit dem Mausklick. Ja, Marcel hat das ja hier auch schon mal in der Sendung schon mal vorgestellt. Oh. Ja, genau, es ist ein bisschen schwächer. Also ich habe mir ja deswegen noch keins geholt, weil ich jetzt warten wollte, ob das kommt. Und jetzt bin ich immer noch sehr unsicher, ob ich einen 13-Zoller oder einen 15-Zoller möchte. Aber ich finde es schön und ich finde es ein bisschen erstaunlich, wie schnell Apple das jetzt in alle Geräte einbaut. Also ich bin sehr sicher, dass das auch im iPhone kommen wird. Im iPhone? Force Touch im iPhone. Wäre cool. Ich finde das auf der Watch schon sehr praktisch. Wahrscheinlich dicker wird. Ich kann's mir aber. Es ist übrigens auch ganz toll auf der Watch so zum sich wecken lassen, wenn man mal so ein kleines Nickerchen macht, so einen Timer zu setzen und dann nicht durch geweckt zu werden, sondern durch dieses Angetippe. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Leider hält die Watch ja nicht lang genug durch, dass man das irgendwie als Wecker benutzen könnte. Ja, das ist nicht wahr. Also ja. Zumindest bei mir nicht. Momentan, weil ich hier ja immer Steckeradapter brauche, lade ich die immer bloß so 50% oder 60% auf und halte den ganzen Tag durch bis abends. Also ich denke, schlafen würde sie noch durchhalten, aber die Frage ist, wann lade ich sie dann? Vielleicht beim Frühstück. Also die lädt auch recht schnell. Ja, ich habe letztens auch gemerkt, ich bin eingeschlafen mit Uhr. Und sie hatte morgens noch Strom und dann musste ich sie halt eine Stunde lang an Strom hängen, um sie komplett aufzuladen. Ja. Also das geht schon auch irgendwie. Das ist halt so ein bisschen prekär gefühlt. Also sie hat viel längere Batterielaufzeit, als ich erwartet hatte, muss ich sagen. Das stimmt. Ja, mal kommen. Aber Tobi, kannst du da nicht auch was dazu sagen? Ja, es ist jetzt meine Apple Watch ist jetzt gekommen. Und, welche hast du denn? Ich habe die kleine schwarze. Das kleine schwarze. Genau. ich habe auch gleich so das minimalistischste Watchface eingestellt, das wirklich nur Zeiger zeigt. Und jetzt frage ich immer die Leute, meine Kollegen frage ich immer, ist es jetzt 1:30 oder 1:30? Aber ich hoffe, das gibt sich noch. Nee, aber die erste Eindrücke der Watch. Der erste Meta-Eindruck ist, ihr hattet recht, das Ding muss man anhaben, um zu sehen, was damit geht und noch viel mehr zu sehen, was damit keinen Sinn macht. Also Apps für die Watch zu entwickeln, ohne eine Watch zu haben, ist, glaube ich, total Banane. Und hauptsächlich ist es für mich die größere Convenience. Also so das Phone steuern können, wenn du es gerade nicht in der Hand hast, nicht rumziehen müssen, Timer und Stoppuhren so schnell da zu haben, ist toll. Siri am Handgelenk, so mit Hochheben und Hey Siri sagen zum Aktivieren, funktioniert super. Ich habe sogar schon mal telefoniert mit der Uhr, ein paar Mal, weil ich einfach im Garten war und das Phone lag halt irgendwie am Haus oder im Haus. Es ist halt alles super convenient. Ich muss sagen, es ist immer noch die Klasse Gadget, die ich zwar toll finde, ich mir aber selbst nicht kaufen würde. Ich bin auf Kanälen zu der Watch gekommen. Ich will das jetzt gar nicht groß ausführen, aber das ist so, ich bin froh, dass ich sie habe und ich habe sie gern. So, enough said. Ja, man musste dich zu deinem Glück zwingen. So quasi. Ist es. Ja. Also was mir noch aufgefallen ist, endlich ist das Wetter da, wo ich es haben will. Das war mir immer zu weit weg auf dem iPhone. Mhm. Dann, ich habe jetzt tatsächlich mal diesen Auslöser benutzt, weil es irgendwie praktisch war, so die Uhr vom Handgelenk abnehmen, in der Hand Auslöser drücken und Aga hat es hat die Kamera gehalten, das war auch ein bisschen lustig, weil sie hat gar nicht gesehen, wo sie hinhält und ich habe dann immer geklickt, wenn ein nettes Foto dabei war. Cool. Was ich auch noch sagen muss, großer Minuspunkt, und da muss ich Apple schimpfen, das Gehäuse, sowohl das Gehäuse als auch das Display halten nicht viel aus. Ich habe jetzt schon Dellen und Kratzer. Oh nein. Also, okay. Wenn man das jetzt nicht nur im Büroalltag anhat, sondern halt auch mal draußen und irgendwo hinkommt, da muss man anscheinend schon stark aufpassen. Hätte ich nicht erwartet, wirklich gar nicht. Also ich bin auch so davor schon Uhrträger gewesen. Meine Uhren, die zerdengeln halt mit der Zeit. Wenn du da irgendwo hinkommst an der Wand oder so, dann kriegen die Schrammen. Also das ist so non-bug, würde ich sagen. Für Uhren. Ich muss aber sagen, ich hatte jetzt schon ein paar Mal so Erlebnisse, wo ich mir dachte, oh scheiße, jetzt habe ich die Uhr kaputt gemacht, so, also oder zerkratzt oder sonst was. Und ich hatte da noch jetzt noch nichts dahingehend. Also auch so bei Sachen wie ich renoviere oder ich räume meine Wohnung aus. Und ist jetzt bei mir noch nichts passiert, aber ja, kann gut sein. Oh, eine Sache noch. Aktivitätstracking ist bei mir irgendwie, funktioniert gar nicht. Also das stell dich mal hin, ist doof, kommt nur zweimal am Tag und dann zum falschen Zeitpunkt. Hm. Dieses Aktivitätstracking, keine Ahnung, wie viele Kalorien ich verbrauche oder verbrauchen will. Ich bin jetzt auch nicht der, der Outdoor-Walks macht und da dann Kalorien verbraucht. Das Einzige, was ich sportlich mache, ist Klettern. Da muss ich die Uhr abnehmen, weil sonst ist sie nach einmal total zerdengelt und zerschrammt. Hm. Also tut es überhaupt nicht für mich. Ich muss aber zugeben, dass einfach für mich so dieses Health-Tracking, Abnehmen, Aktivitätsgedöns einfach kein Thema ist. Das heißt, ich bin da einfach nicht die Zielgruppe. Also dieses Aufstehen finde ich gar nicht so schlecht, dass du hin und wieder mal daran erinnert wirst, was Bestimmtes zu tun, ob das jetzt Aufstehen ist oder was weiß ich, was das wäre, finde ich ganz nützlich. Aber das kommt halt auch oft, wenn ich gerade aufgestanden bin. Ich stehe auf, um irgendwas zu holen und dann kommt, stehen Sie jetzt auf? Ja, ich stehe schon. Okay, interessant. Also ich hatte eher den gegenteiligen Effekt, so dass es gedacht hat, ich stehe, obwohl ich nicht stehe. Oh. Und so, dass es irgendwie mich zum Aufstehen angewiesen hätte, wenn ich gestanden hätte, ist mir noch nicht passiert. Aber da könnte es ja auch sein, dass das Update jetzt irgendwie euch Abhilfe schafft, weil es auch in den Release Notes steht, dass sie da noch verbessert haben in WatchOS 1.0.1. Seit wann ist das denn da? Ich habe da noch gar nichts von gehört. Seit heute früh. Ja. Und es wird nicht automatisch. Wie wird's installiert? Genau, also es wird nicht automatisch installiert, sondern du musst in die Apple Watch App gehen auf deinem Telefon unter General Software Update. Yes, General Software Update. Und mit Salutieren und so. Und dann musst du da drücken und dann muss deine Uhr auch noch 50% geladen sein und am Strom sein und dann installiert er das. Und das dauert erstaunlich lange. Das ist ja interessant. Also klingt jetzt nicht sehr angenehm. Ja, war so ein bisschen eine komische Update-Experience, vor allem, weil ich mir halt auch denke, wie viele Leute machen das denn so? Also und wie viele Leute kriegen überhaupt mit, dass es ein Software-Update gibt? Ja, und es war weder die App gebadged, noch war in der App ein Badge bei Info-Software-Aktualisierung. Also es war eher versteckt. Vielleicht machen sie das, vielleicht kommt der Badge noch, ich weiß nicht, oder ist es was schiefgelaufen, keine Ahnung. Aber das wundert mich schon extrem. Das kann es nicht sein. Ja, das mit dem Badge ist ja auch bei normalen System-Updates so, dass das erst später kommt. Ja. Weil damit dann die Last besser verteilt wird. Ja, oder falls sie mit dem Update wieder alles zerschossen haben, dass nicht alle Leute irgendwie. Aber in diesem Falle, das Update hat getan, was es sollte. Zumindest kann ich keinen Unterschied feststellen. Ja. Okay, wo finde ich. Nein, das gibt's ja nicht. Da finde ich ja, das. Ja. Das muss ich also blind wissen und dann da gucken. Ja, genau. Interessant. Ja, vielleicht wollen sie erst mal gucken, ob es stabil ist. Also das Einzige, die zwei Dinge, die erwähnenswert sind, sind mehr Sprachen drin. Also brasilianisches, portugiesisch, dänisch, schwedisch, holländisch und so. Und die neuen, diversifizierten Emoji sind da mit verschiedenen Hautfarben. Genau. Ja, und es steht da, dass Third-Party-Apps besser laufen. Ja, irgendwie Performance-Improvements über alles, ja, irgendwie inklusive Third-Party-Apps. Das ist irgendwie so schwammig. Was nicht schlecht wäre. Ja, aber ich habe jetzt Rules noch nicht ausprobiert auf den neuen. Ich guck mal, ob Rules jetzt... Genau, wir testen jetzt live Rules hier. Naja, also ich habe ja festgestellt, dass Apps entweder wie Butter laufen. Oder nicht. Und manchmal, also ja, aber meistens so beim Hochstarten nicht laufen. Und dass sich tatsächlich was bringt, nochmal zurück in den Screen zu gehen und die App nochmal zu starten. Ja, okay. Ja, wenn es irgendwo hängen bleibt, dann beim Starten. Ja. Nee, also Rules scheint noch... Rules ist immer noch genauso toll wie davor. Ja. Dann spiele ich natürlich Rules statt zu Podcasten. Anyways. Ist auch nicht gut. Mehr wo wir schon kommen bei Updates sind und Apple und Dings, habe ich heute ein bisschen komisch geguckt, als ich gelesen habe, es gibt jetzt ein Lightning-Dock von Apple. Und man denkt sich, was, wieso, warum jetzt, warum nicht vor 3 Jahren, was ist da passiert, was ist da schiefgelaufen, aber man kann jetzt tatsächlich ein Lightning-Dock bei Apple bestellen und da sein iPhone 6 reintüdeln und da steht es da so in einem rechten Winkel auf einem weißen Block. Ja, ich konnte mit den Docks noch nie viel anfangen. Mit dem bin ich halt, begeistert, weil du dein iPhone wieder hinstellen kannst. Und das war für Selbstauslöser schon sehr praktisch. Ja, wobei, also wenn du den nur im rechten Winkel irgendwie haben kannst, dann ist es halt irgendwie für Fotos auch eher so semi-praktisch, glaube ich. Ja, gut, das stimmt schon. Aber so an sich halte ich die Idee von einem Dock schon für ganz okay, aber so bei dem Dock habe ich jetzt auch wieder Sorge, dass da irgendwie, wenn ich das richtig sehe, ist ja da wirklich nur der Lightning-Stecker, der aus diesem weißen Ding raussteht. Und dann würde ich mir schon Sorgen machen, dass ich das irgendwo abbreche einfach. So. Ja. Also, weil... Ja. Zusatzprodukte, damit Apple wieder mehr verkauft. Genau. Da, demnächst bei Apple dann im Zubehörshop die Lightning-Zange, mit der man den abgebrochenen Lightning-Port aus seinem Telefon raus... ja. Aber wer einen Dock sucht, eins von Apple, der wird jetzt fündig im Apple Store. Erstaunlicherweise. Gut, wo wir schon bei Apple sind, machen wir die Kiste rund, nämlich Apple baut keine Fernseher. What? Sie haben wohl jetzt der Washington, Wall Street Journal war es, glaube ich, den haben sie gesteckt, oder zumindest Leute, die wissen bla bla bla, also halt so unter gut drei. Gut informierte Quellen. Gut informierte Quellen. Sie haben ihnen halt unter drei gesagt, dass das Apple TV-Team, also die wirklich einen Fernseher also mit Bildschirm bauen hätten sollen, dass die wohl jetzt aufgelöst wurden und irgendwie woanders hin sind alle. Und dass Apple jetzt diese Idee von wir bauen einen eigenen Fernseher mit Bildschirm und so wohl aufgibt. Clearly doomed. Clearly doomed. Das ist ja meistens so ein Zeichen dafür, dass es sehr, sehr bald kommt, das Produkt. Haha, dass wir das Vertrauen aussprechen. Wenn je heftiger dementiert wird. Also das in der Cook-Ära vielleicht jetzt nicht mehr, aber früher wäre das ein sicheres Zeichen, das kommt jetzt. Die wenn Apple sagt, nein, das hat überhaupt keinen Sinn jetzt hier. Fernseher. Nee, die Spekulation ist halt so ein bisschen, dass also einerseits hat dieser ICANN, dieser Großaktionär, irgendwie jetzt schon wieder so einen Artikel geschrieben, dass Apple ja in ihrem Jahr bestimmt ein Apple TV baut und 2020 baut es dann bestimmt ein Auto. Und das war so ein bisschen Reaktion darauf, dass sie irgendwie sagt, nee, irgendwie nicht. Und andererseits ist es auch so ein bisschen gerade im Gespräch, dass ja der Apple TV, also der ohne Bildschirm, vielleicht geupdatet wird, so um die WWDC rum, gegebenenfalls auch mit Third-Party-Apps. Und dass man deswegen halt irgendwie so ein bisschen unter drei schon gesagt hat, nee, wir bauen nichts mit einem Bildschirm dran. Und wenn jetzt der neue Apple TV kommt, dann könnt ihr ruhig den neuen Apple TV kaufen, weil wir bauen da sonst nichts. Also das sind so wüste Spekulationen von Querulanten, die halt ins Blaue schießen und nur einmal treffen müssen, um ab dann Rest ihres Lebens lang Experte sich zu nennen. Und ja, und bei dem ICANN kommt halt zusätzlich noch dazu, dass der halt irgendwie Großaktionär ist und hat irgendwie Sachen erzählt, damit der Kurs steigt. Ja, also. Ja, und Leute, die Geld auf irgendwas werfen, denen wird natürlich auch mehr, vor allem in so Business-Casper-Zeitungen, Gehör geschenkt. Was mich überrascht an der ganzen Sache ist, dass man überhaupt von Apple irgendwas hört. Ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, aber wenn du sagst unter drei, es werden auch nicht, wird auch nicht genannt, wer mehr als aus Apple-Kreisen hört. Nee, es ist einmal aus gut informierten Kreisen und people close to the matter und so, weißt du? Das langt halt, dass einer dann so in der Bar den Apple-Ingenieur abfüllt und sagt, hier, vergiss dein iPhone 7 nicht. Mhm. Und was er dem dann erzählt hat in der Zeit, ist so gut informierte Kreise. Ja, wobei, also das hört sich halt schon, also gerade mit dem Kontext außenrum hört sich das schon so ein bisschen an, als hätte man das von Apple aus unter drei irgendwie jemanden gesteckt. Das ist schon so gezielt. Ja. Aha. Aber das ist auch alles Spekulation natürlich. Mhm. Nun denn, wir haben noch ein altes Thema aufgewärmt übrig von letzter Woche, nämlich Kickstarter. Gibt's jetzt in Deutschland. Und es ist insofern immer noch aktuell, weil die Projekte alle noch laufen, Gott sei Dank. Und noch gar nicht so viele sind irgendwie tatsächlich gefundet. Und deswegen wollten wir darauf hinweisen, Kickstarter gibt's in Deutschland und es gibt auch so einige Videospiele-Projekte. Und du hast jetzt einen Link rausgesucht, wo die deutschen Sachen zusammengefasst sind, schön. Genau, von Kickstarter selber gibt es so eine Übersichtsseite, die kriegt man irgendwie auch als Deutscher direkt auf die Nase gebunden. Da blenden sie oben so einen Banner ein, hey, jetzt in Deutschland, und dann kannst du draufklicken und dann kriegst du alle deutschen Projekte. Ja, es geht teilweise ein bisschen zäh mit den Projekten. Aber ja, es ist ja immer so, dass auf Kickstarter nicht alles gefundet wird. Ich sehe aber jetzt, wenn ich so mal so drüber schaue, noch nicht viele, die aus Deutschland wirklich ihr Ziel erreicht haben. Aha, ja. Hier drei, vier, letztes, vier Stück. Letztes Mal haben wir ja ein bisschen über die. Letztes Mal haben wir ein bisschen über die Computerspiele geredet, die da drin sind. Unter anderem sehe ich gerade das Tal, so ein PvP-Sandbox-MMO, also eine Online-Spiel, wo sich mehrere Leute mit Fantasy-Charakteren gegenseitig bekriegen und bekämpfen. Mhm. Zwei Sachen finde ich anmerkenswert, nämlich zum einen, sie wollen nur 50.000 Euro über Kickstarter einsammeln. Sie haben wohl schon eine Menge Geld. Schon anderweitig Investitionen und das Kickstarter-Projekt ist quasi nur für die Artworks. Mhm. Also da zahlen sie nur Artists mit. Und das andere, was mir ein bisschen unangenehm aufgefallen ist, natürlich sind die Entwickler alles weiße Dudes. Ja. Auch da. So wie wir. Juhu. Yay. Im weiße Dudes regen sich über mangelnde Diversität auf. Nee, aber so insgesamt ist das mit das vielversprechendste deutsche Videospielprojekt, wenn man so guckt. Neben diesem Adventure, das ich ganz vergessen habe, wie es hieß. Es gab noch dieses Adventure von den Machern von Zack McCracken und der Fortsetzung. Ja. Genau, das Tal ist, sollte man definitiv reingucken. Die sind auch auf einem ganz guten, Trajectory? Umlaufbahn? Nicht wirklich. Die haben einen guten Kurs eingenommen. Ja, keine Ahnung. Nice. Ja, also die könnten gefundet werden und da sollte man, wenn man dann Interesse an und was nicht alles MOBA hat, dann kann man da durchaus mal ein bisschen Geld drauf werfen. Genau. Hast du zufällig das Adventure gefunden, wie das heißt? Nee, ich bin am Scrollen, aber. Es hatte irgendwie so einen Twin Peaksigen Namen. Irgendwas mit Crimson Rock oder so, aber egal. Reich ich dann nach nächste Woche. Gut, Kickstarter in Deutschland, guck mal durch. Es gibt unter anderem auch Motoren für Skateboards irgendwie und seltsame Dinge. Und ich weiß nicht, aber der Skateboard-Motor war irgendwie so ein bisschen kostet irgendwie 1000 Euro und ist erst nächstes Jahr fertig. Das ist so ein bisschen, egal. Lass uns doch, wo wir schon bei Dingen, die man kaufen kann, sind, zum Konsum kommen. Ja. Und als erstes hätte ich hier den Fotofiler. Hast du dir das jetzt schon angeschaut? Ich habe mir das tatsächlich angeguckt. Und ja, erzähl doch erstmal, ich kann da noch Bonbons zu. In einem Satz, hot or not für Business-Fotos. Genau. Online, Jobplattform-Fotos. Mhm. Das Ding ist, die Idee dahinter ist, den ersten Eindruck, den dein Foto auf andere Leute macht, den kannst du eigentlich nicht nachvollziehen. Und wenn du einen fragst, wenn du einen Kumpel fragst, sagt er dir, ja, sieht toll aus. Wenn du einen Unbekannten fragst, dann sagt er dir vielleicht ehrlich, was es ihn, wie es ihn anspricht. Dann denkst du dir, ja, so ein Depp, das ist der Einzige, der sich das so zurechtlegt. Die Webseite gibt dir halt mehrere anonyme Fremde, die dein Bild bewerten auf drei Achsen, nämlich wie kompetent wirkst du, wie nett wirkst du und wie influential, also einflussreich, wie chefig wirkst du. Mhm. Das ist ein, du bewertest 10 Fotos, dafür bekommst du 10 Bewertungen, System. Ich habe Hot or Not und die ganzen Auswüchse davon mit Katzen und sonst was exzessiv durchgeklickt. Also für mich war das ein Genuss, Leute zu bewerten. Man bekommt, was ich ganz cool finde, so einen Tag-Baukasten, um Kommentare zu schreiben. Man kann Kommentare im Freitext schreiben, man kann aber auch anklicken, so schlecht gecroppt, unscharf, lächelt nicht. Und dann schreibt er so einen kleinen Satz, dieses Foto wäre schöner mit einem Lächeln. Mhm. Und das ist ganz cool. Mir haben jetzt auch schon 2 Fremde gesagt, ich soll mehr lächeln. Mhm. Das Problem mit meinem Foto ist nämlich, dass es nicht freundlich genug wirkt. Ich bin da 17% freundlich, irgendwie 70% kompetent und 50% chefig. Also. Ja, ich habe ja auch mein Foto hochgeladen, jetzt nachdem du letzte Woche mich darauf hingewiesen hast. Ich bin 11% likeable. What? Und 17% kompetent. Oh, low score. Ja. Irgendwas in den 20ern chefig. Also es ist irgendwie, ich habe nicht gut abgeschnitten. Krass. Es ist allerdings auch das Foto mit den blauen Haaren. Also da haben anscheinend viele Leute doch Vorurteile, glaube ich. Nun ja, aber wer mal irgendwie so Fotos bewerten will, lassen will, von Fremden kann sich da vergnügen. Es ist nicht nur Business, es gibt irgendwie auch die Kategorie Social Network und es gibt die Kategorie Dating. Mhm. Also du kannst quasi da auch die Leute quasi abstimmen lassen, wie gut dieses Foto sich für eine Dating-Seite eignet oder für Twitter. Mhm. So. Ist gut gemacht, sie verkaufen nichts, also ich bin angetan davon. Ja. Kann man machen. Nächstes auf der Agenda ist Broken Age. Und zwar Broken Age Teil 2. Ich habe das jetzt endlich mal auch durchgespielt und wollte noch kurz meine Eindrücke zum Besten geben. Ich habe so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mochte den ersten Teil ja sehr gerne und auch wie einfach und unkompliziert auf eine Art und Weise dieses Spiel da seine Story erzählt hat. Und im zweiten Teil hatte ich halt den Eindruck, dass man jetzt mit Gewalt irgendwie noch komplexe Puzzles da reingepresst hat. Und zwar nicht komplex im Sinne von reichhaltig und irgendwie Story fortführend, sondern hauptsächlich komplex im Sinne von, man muss da rumpuzzeln und man muss irgendwie von A nach B laufen und dann von B nach A und wieder von A nach B und wieder von B nach A. Und man muss sich Dinge aufschreiben und irgendwelche Verschaltungsdrahten, Puzzles und das sind alles so die Sachen, die mir nie gefallen haben, irgendwie in Adventures und die mir den zweiten Teil so ein bisschen verleitet haben auch. Ja, es war ein bisschen absurd. Also gerade so dieses Backtracking, also hin und her laufen, dass du dir viele Puzzles merken musst oder aufschreiben musst, extern aufschreiben, wie muss ich jetzt was verdrahten, statt die Lösung wirklich auch sehen zu können im Screen. Hm. Da waren schon ein paar seltsame Sachen drin. Ja, ich muss aber insgesamt sagen, es ist ein sehr schönes Spiel und es hat mich irgendwie trotzdem nicht komplett abgeturnt von dem Titel. Also ich finde nach wie vor, dass es eins der besseren Adventure der letzten Jahre ist und dass es viel richtig macht. Und da kann jetzt der zweite Teil oder die Defizite des zweiten Teils auch nicht viel dran ändern. Ich fand interessant, jetzt irgendwie letzte Woche hat Tim Schäfer sich nochmal geäußert zu der ganzen Geschichte. Und er hat gesagt, dass er den Leuten wirklich sehr ans Herz legen würde, das nochmal von vorne zu spielen und nicht nur den zweiten Teil, was ich interessant finde. Also vielleicht wäre mein Eindruck jetzt irgendwie auch runder, wenn ich es jetzt nochmal komplett von vorne gespielt hätte und nicht nur den zweiten Teil für sich. Ja, einige Puzzle scheinen ja auch aufzubauen. Mhm. Auf dem ersten Teil. Ja. Und auch so ein paar Plotpoints, die mir unklar waren, werden im ersten Teil schon angelegt. Es ist halt ein bisschen unglücklich mit dieser Veröffentlichungsstrategie, zu der sie halt gezwungen waren, aus monetären Gründen. Insofern, ja. Ja. Bei dir klingelt's. Mir klingelt ein Telefon. Dabei habe ich gar kein Telefon. Das ist ja aberwitzig. Ja, das ist sehr, sehr es ist jemand dran gegangen. Gut, aber wie gesagt, Broken Age ist eine Empfehlung und kann man definitiv auch Leuten, die jetzt in der Vergangenheit nicht so viel mit Computerspielen zu tun haben, so als Einstiegsdroge auch so ein bisschen angedeihen lassen, glaube ich, weil es doch sehr hübsch gemacht ist. Gut, hübsch gemacht, zumindest grafisch ist Royals jetzt nicht. Aber es ist das neue kleine Minispiel von Asher Fulmer, heißt der, oder? Ja. Hat das ja so U-Boot-mäßig gelauncht, auf Twitter gesagt, ja, ich habe jetzt dieses kleine Ding fertig, ihr könnt ja mal mich und den Namen Royals googeln. Mhm. Es war dann auf itch.io und ist so durchgesickert, dass es das gibt. Die Story davon ist, oder die Meta-Story ist, du findest dieses alte Computerspiel in deinem Keller, es gibt keine Anleitung und du musst selber rausfinden, wie es geht. Die Story dazu ist, du bist ein Bauernkind und willst adelig werden. Also du kannst dir aussuchen, ob du Königin oder einfach Royal werden möchtest. Mhm. Das ist funktional genau das Gleiche. Du läufst auf so einem Schwarz-Weiß-Pixel-Landschaft zugbasiert durch die Gegend. Jeder Zug ist ein Jahr deines Lebens und suchst dir deine Gefolgsleute zusammen und möchtest quasi König werden. Und da gibt es verschiedene Wege hin. Das Interessante an dem Spiel und was mir am meisten Spaß gemacht hat, war, mich so reinzufinden und reinzulernen, weil du hast am Anfang überhaupt keine Ahnung, wie es geht. Und das ist auch so ein bisschen eine Verbindung in meine Kindheit gewesen, weil ich da auch so einfach Cartridges in den Atari 2600 reingesteckt habe. Keine Ahnung, wie die Spiele gingen und mich da reinfuchsen musste. Und das Lustige ist, dass sich dieses Spiel entwickelt von einem, ich laufe durch die Gegend und weiß nicht, was ich tue, zu so einer Art RTS-Aufbau-Wirtschaftssimulation. Es gibt mehrere Wege, wie gesagt, die man gehen kann. Man kann den zerstören, Krieg, alles killen und erobern Weg gehen. Man kann diplomatisch sein. Man merkt dann so nach und nach mit mehreren Mal durchspielen, wie man hinkommt, dann Royal zu werden. Ich fand's nett. Es ist, wenn man es mal durch hat, hat es für mich nicht so viel Wiederspielwert gezeigt, aber für den Preis ist es durchaus wert, einmal durchzuspielen. Nee, der Preis ist ja pay what you want. Ja. Insofern. Ja. Aber ich habe es auch gespielt und ich bin jetzt noch nicht Prinzessin geworden, aber ich glaube, ich werde das nochmal probieren. Das ist irgendwie, es hat interessante Aspekte. Es ist grafisch halt sehr, sehr simpel, aber das tut ihm ja keinen Abbruch. Ich finde, die Ästhetik ist auch sehr gut erwischt. Also es ist wirklich so wie ein altes, keine Ahnung, ZX81-Game oder altes Commodore-Game. Ja, genau. Ja, es hat diese Ästhetik und so vom Sounddesign zu den Menüführungen zu eigentlich allem. Ja. Du hast es noch nicht gespielt, Marcel, oder? Nein, nein, ich kam da jetzt leider noch nicht dazu, aber ich bin gespannt. Kannst du sein. Überrascht war ich und nicht gespannt, als ich jetzt vor einer Woche gesehen habe, dass es Grim Fandango jetzt nicht nur in der Remastered-Version für alle stationären Konsolen gibt, sondern auch für iOS. Und das ist eine Erwähnung wert, finde ich, weil man kann den wunderschönen Double Fine Klassiker, also ist, da war nicht Double Fine, war LucasArts, aber mittlerweile ist es Double Fine Klassiker jetzt auch auf iOS spielen. Und gerade bei Grim Fandango habe ich das Gefühl, dass da viele schon aus dem Adventure quasi rausgefallen sind und das nicht mehr mitverfolgt haben. Und es ist nach wie vor eine große Empfehlung. Das Problem war auch, dass ich keinen Rechner hatte, auf dem es lief. Zu der Zeit. Ja. Ja. 3D und so, das war ja irgendwie... Hast du Erfahrungen mit der Bedienung unter iOS? Wie sich das spielt? Da spielt sich halt im Wesentlichen wie die Remastered-Version mit quasi Maus. Mhm. Also es gibt ja jetzt neben den Tank-Controls, wie sie ja jetzt neuerdings heißen, also die Standard-Control, wo du quasi aus Ego-Perspektive immer Manny steuerst, gibt es ja auch die Klick hier hin und dann läuft er dahin und so bedient sich das dann auch auf dem iPhone. Insofern kann man machen. Cool. Gut. Rival Kingdoms. Ja, ich bin über Rival Kingdoms, auf Rival Kingdoms über den verlinkten Artikel gestoßen, weil Rihanna Pratchett, der Name Pratchett ist tatsächlich Verwandtschaft. Rihanna Pratchett, die Tochter von Terry Pratchett, ist Schreiberin für Autorin für Videospiele. Ja. Ja. Hat bei Tomb Raider die Story geschrieben oder bei einem Tomb Raider geschrieben. Bei dem aktuell, also bei der beim Reboot, dem letzten. Du wusstest letztes Mal noch bei, also bei verschiedenen bei Computerspielen. Diversen anderen auch. Hat sie Credits. Und jetzt das neue Multiplayer Online Gedöns und der Artikel lässt sich darüber aus, wie man Storytelling in Casual Multiplayer Games, wie die das revolutionieren, stellt sich raus, es ist halt ein Clash of Clans Klon. Ein schäbiger. Und naja, ich bin reingesaugt worden, weil mich die Freemium, der Freemium-Krampf immer wieder mal ansaugt und erfolgreich süchtig macht. Ich schaffe es bis jetzt, ohne Geld liegen zu lassen, da durchzukommen. Wer das mag, kann sich das mal anschauen. Es ist technisch und grafisch gut gemacht. Es ist von der Benutzerführung okay. Das Spiel selbst ist interessant genug, dass ich das jetzt schon seit über einer Woche zock. Aber es ist halt dieses übliche Freemium ködern und wieder wegschicken und du musst ganz oft kommen und zocken, aber du darfst immer nur ganz kurz und wirst dann wieder, darfst dann nicht weiter zocken und einen Tag 12 Stunden, bis dein Baumeister aufgelevelt ist, warten oder Kristalle zahlen, dieser Krampf halt. Ist denn das Storytelling wenigstens erwähnenswert oder ist es eher so, dass Rihanna Pratchett da so ein bisschen Werbefigur Feigenblatt ist. Feigenblatt ist auch gut, leider ist das Storytelling eigentlich total für einen Hasen. Also das in dem Artikel beschreibt sie halt, dass sie mit dem Anspruch hingegangen ist, dass das Ganze nicht einfach vom Himmel fällt und hier ist ein Drache, da ist eine Eiswüste und direkt daneben ist eine Lavawüste und keiner versteht warum. Sondern dass das Ganze in sich stimmig ist und eine Story enthält. Ja, und es ist halt, es kommt überhaupt nicht rüber. Du hast halt da eine Eiswüste und da drüben eine Lavawüste. Warum die nebeneinander sind, interessiert keine Sau, weil die das Spiel zocken wollen. Die Story ist nicht im Spiel, die Story wird zwischen den Leveln in Textbrocken erzählt und wenn die klickt man eh nur weg. Genau, und wenn du so, du kannst so einen Ancient, der bestimmt, welche Zaubersprüche du sprechen kannst, kannst du dir auswählen. Jeder hat seine Geschichte. Je länger du den zockst, desto mehr Textbausteine fallen aus der Geschichte. Die interessieren dich auch wieder nicht. Der Drache war der Bruder von dem Drachen und dem sein Ei wurde im Nest vom Blitz getroffen. Deswegen ist er, obwohl er ein Feuerdrache der Abstimmung nach ist, eigentlich wird er den Blitz-Avataren zugeordnet. Und das ist alles so viel verschwendete Liebesmüh, die in diese Story geflossen ist, die wirklich... Ach je. Niemand interessiert. Ja. Ja. Okay. Neues Freemium-Ding. Sehr hübsch. Kostet nichts. Mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ja. Dann springe ich mal in der Agenda, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen und gehe zu Flashback. Ja. Das ist eigentlich bloß Chronistenpflicht, warum ich das hier. Wir haben uns auch schon gewundert. Erwähne. Ich hab vor Jahren hier im Fanboys Podcast ja relativ begeistert davon erzählt, dass Flashback zurückkommt. Mhm. Also dieses Amiga-Spiel, ja. Was ein bisschen so mit Animationen wie Prince of Persia hatte und also wirklich schönes Spiel, was ich auch durchgespielt habe. Mhm. Ja. Das kam damals von Delphin, die ja auch Another World verlegt haben und die wollten quasi nochmals sowas Ähnliches in dem Stil auch haben und dann haben sie Flashback gemacht. Zumindest nicht der gleiche Entwickler. Genau, aber der gleiche Publisher. Genau, aber der gleiche Entwickler von wie Flashback hat jetzt auch das Remake gemacht und mit jetzt meine ich 2013. Fanboys sind immer top aktuell. Also es ist mir total runter durchgerutscht und es liegt wahrscheinlich daran, dass das Ding relativ vernichtende Kritiken gekriegt hat. Zumindest von den Wertungen, die Artikel selber lesen sich ein bisschen milder, aber ich finde es verdammt hässlich. Mhm. Da sagen die Artikel meistens, ist doch toll, hübsch. Mhm. Die schießen sich dann eher aufs Gameplay ein, dass die Steuerung hakelig ist und so weiter. Schade. Also ich finde es immer sehr schade, egal in welchem Medium, wenn so ein Klassiker, der irgendwie auf seine Art und Weise perfekt war, remastered wird und dann hässlich oder doof wird. Mir ging es ja ein bisschen mit der Special Edition von Monkey Island 1 so, die Monkey Island 2 Special Edition. Mit der kam ich ja ganz gut zurecht. Okay, interessant. Ich fand's halt, ich habe mir ein Let's Play heute von dem Ding angeschaut und ich war so maßlos enttäuscht, weil das war ein Klassiker und wenn man es jetzt als Retro-Spiel spielt, dann ist es auch noch toll, weil dann hat man auch diese, dann akzentiert man die ganze Steuerung und dieses Prince of Persia Igge fünfmal gegen die Wand rennen, bevor man schafft umzudrehen. Aber jetzt das gleiche Gameplay, nicht geändert, so eine komplett beliebige 3D Skin drüber gelegt, Cutscenes reingeschmissen, die aus jedem AAA-Spiel rausfallen könnten, irgendwie Voice-Acting dazugeschmissen, unterm Strich kommt ein Scheißspiel raus, weil es halt immer noch das alte Spiel ist, das damals gut war, aber heute halt nicht und es ist super schade. Was ich nicht verstehe, ist, warum sie nicht so einen stilisierten Ansatz gefahren haben. Also da modernisiert, klar, 3D-Modelle und so, aber halt stilisiert von der Optik. Sehr zurückgefahren. Also also klar, Flashback damals war nicht bewusst Arzi-Fazi oder so. Also es sah nicht bewusst so stilisiert aus, weil die Technik war halt noch nicht so weit. Aber im Grunde müsste man es heutzutage so umsetzen und das verstehe ich halt nicht. Also in einem Style, der eher so von der Einfachheit ist wie Journey, hätte ich mir das super vorstellen können. Aber doch dann nicht hier so Pseudorealismus, sondern halt noch schlechtes 3D, wo man das Gefühl hat, ja, die haben sich halt eine Palme und einen Farn als Assets irgendwo gekauft, zusammengekauft und dann in eine Szene gestopft, die überhaupt nicht zusammenpassen. Weiß nicht. Anscheinend war das Ziel, aus der alten IP halt noch ein bisschen Geld rauszupressen, ohne viel Aufwand reinstecken zu müssen. Ja. Wo es halt schon sehr aufwendig produziert aussieht, aber es ist halt so, ja. Jedes andere Spiel schaut genauso aus. Vielleicht war der Titel auch einfach nicht so dankbar für ein Remaster. Also wenn man sich die Sachen anguckt, die KI macht, also die Another World Remasters, die jetzt irgendwie alle paar Jahre rauskommen, irgendwie zum 20. Geburtstag, zum 25. Geburtstag, jedes Mal gibt es irgendwie ein neues Another World HD Remastered Special Edition. Und das bietet sich halt viel mehr an, weil er halt irgendwie den Originalstil beibehalten kann, durch diese Polygonoptik. Ja. Und quasi das nur hochauflösend polygonen kann. Und das... Da ist das wohl. Ich glaube, eine Polygonoptik hätte bei Flashback auch funktioniert. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Ja. Das Ganze als Polygonoptik. Naja. Tja, ja. Ich weiß es nicht. Schade. Aber auch schon 2 Jahre vorbei. Also ja. Egal. Man muss eben jetzt keine Tränen nachweinen. Das ist vorbei. Als nächstes auf der Liste Agar.io. Ganz, ganz schlimmer Zeitvernichter. Du sagst es. Jetzt habe ich den Namen von dem iPad-Spiel wieder vergessen. Osmosis. Genau, Osmos. Wer Osmos gespielt hat, weiß, wie das geht. Agar.io, wer es nicht gespielt hat. Du bist ein Blob, du bist eine Blase, die in irgendeiner... Ein Einzeller. Du bist ein Einzeller und schwimmst in einer Nährlösung spazieren und da sind zum einen so kleine Nahrungsbläschen, die kannst du fressen und in dich aufsaugen und damit Masse gewinnen. Bist aber nicht allein, sondern jede Menge andere Spieler wabern auch in dieser Nährlösung rum. Und da gilt, der Größere assimiliert den Kleineren. Wenn du einen Blob von einer kleineren Masse andotzt, dann saugst du den in dich auf. Das ist eigentlich das Spielprinzip. Möglichst alle anderen aufsaugen und der größte Blob in dieser Lösung Nährflüssigkeit werden. Der Reiz kommt zum einen aus dem Multiplayer, weil das immer cool ist, mit zig Leuten sich online zu batschen. Ja, muss man dazu sagen, ist ein Browser. Ich glaube, ist ein Browserspiel. Ja. Habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch verpasst, aber es ist ein Browser, Multiplayer, online gedöns. Ja. Und das andere ist, dass es gibt ganz klar Klassen von wer ist dein Fressfeind und wer nicht. Wenn du zum Beispiel ganz klein bist, dazu muss man noch eine Mechanik erklären. Es gibt den Angriff, dass du dich teilst. Wenn du dich teilst, dann halbierst du deine Masse, wirst zu zwei Blasen und die zweite Blase wird weit nach vorne weggestoßen. So kannst du andere Blasen schnell aufsaugen, weil sonst kriegst du die nicht. Die sind kleiner als du und damit schneller. Das heißt, die schwimmen dir davon, außer du schaffst es mit anderen gleich großen Blasen, die zusammenzutreiben und in eine Ecke zu pressen, was selten klappt. Aus dieser Mechanik resultieren ganz, ganz witzige Kategorien. Nämlich, wenn du ganz winzig bist, dann musst du dich vor den Großen überhaupt nicht fürchten, weil du bist tausendmal schneller als die, kannst um die rumschwimmen und denen das Futter weggrasen. Die interessieren sich nicht für dich, denn würden sie dich angreifen, müssen sie sich teilen und ihre riesige, riesige Masse halbieren. Die haben aber ihre eigenen Fressfeinde, die in ihrer Gewichtsklasse und ihrer Größenklasse sind und nur darauf warten, dass die so ein Duttel kleiner werden als sie selbst. Das heißt, wenn die sich den Aufwand betreiben würden, um dich Winzling zu fressen, dann würden sie sich viel zu sehr in Gefahr bringen. Andererseits kriegst du dann langsam so ein Gefühl dafür, wer nur so ein bisschen größer ist als du. Das heißt, wer dir gefährlich werden könnte. Und schwimmst du dann durch die Gegend und ich fand's sehr spannend, weil man dann auch taktisch denken kann, wenn man dann so hinter sich her einen zieht, der nur ein bisschen größer ist, sieht vor sich einen, der ist noch ein bisschen größer als der. Das heißt, du bist ihm zu klein, aber dein Verfolger ist genau die richtige Größe. Dann kann man so den zu seinem Fressfeind locken und ihn damit abhängen oder in die Fänge vom Fressfeind treiben, wenn man Glück hat. Alles sehr unterhaltsam und erstaunlich hektisch für so ein langsam waberndes Spiel. Cool. Ja, AGI.O, wenn ihr zu wenig, wenn ihr zu viel Zeit habt, könnt ihr das da ändern. Ich wollte noch was empfehlen, das gibt schon länger, weil das ist ein Early Access Spiel. Es ist aber kein Early Access Spiel, wo irgendwie noch die Hälfte fehlt, sondern eins, wo ganz viel mit experimentiert wird und wo viel Energie in quasi in das Verbessern des Spiels gesteckt wird. Das Ganze heißt Curious Expedition und es hat, also basiert auf Webtechnologie, war lange irgendwie auch nur online quasi kaufbar und spielbar, und das gibt's jetzt auf Steam. So, und das ist dann nochmal so eine Hürde, die das jetzt für mich auch genommen hat, wo ich mir auch dachte, so auf Steam klicke ich mir das jetzt und dann kann ich es irgendwie ohne Browser spielen. Und es ist ein Roguelike, bei dem es darum geht, Expeditionen in unbekannte Länder zu organisieren. Man übernimmt die Rolle einer berühmten Persönlichkeit des 19/20. frühen 20. Jahrhunderts und muss dann quasi eine Expedition leiten. Man reist da quasi auf so einem Waben, Hexagon-Feld durch die Gegend. Muss dann irgendwie, wenn man im Sumpf ist, braucht man irgendwie Ausrüstung, und wenn man in die Berge will, braucht man irgendwie so Bergsteigerausrüstung, und das ist dann so, muss man dann irgendwie benutzen. Es passieren Dinge unterwegs, irgendwie, du hast dann irgendwann Hunger und frisst deinen Hund, den du dabei hast und so. Du wirst wahnsinnig mit der Zeit, du triffst irgendwie einen einheimischen Stamm und versuchst bei dem zu übernachten, aber sie finden das nicht so toll, dass du irgendwie ihren Tempel vorher geplündert hast. Und solche Dinge passieren da, und das ist total lustig und sehr, sehr nett. Und gerade wenn man so Roguelikes mag, mit einem Fokus auf Erkunden, dann ist das definitiv eine große Empfehlung, und auch jetzt schon in dem Zustand, in dem es jetzt ist. Schön, ja. Das steht immer noch auf meiner Liste. Ich muss spontan an das alte Seven Cities of Gold denken. Kenne ich gar nicht. Electronic Arts Uralt-Spiel über die Entdeckung Amerikas. Huh. Ähnlich wie was du beschrieben hast, nur langweiliger. Ja, ja, nee. Curious Expedition ist definitiv eine Empfehlung. Guck mal rein. Jetzt auch auf Steam. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt, und hoffentlich kommt diese Sendung dann tatsächlich auch raus. So, sonst müssen wir nämlich nächste Woche nochmal diese Agenda abarbeiten. Und dann haben wir wahrscheinlich keine Lust mehr. Insofern wünsche ich euch eine schöne Restwoche, und ich hoffe, es klappt alles, und wir hören uns dann auch nächste Woche wieder, wenn es heißt Fanboys. Bye bye. Servus. Winke, winke. Once you see it, look away. Now look back and then say magic words to make it disappear. The fruit from the tree, you gotta leave it here. Mothers, don't let your kids grow up to do what the rest of us did. Get them out of the sharing economy. Turn them into robots before they're free. I got a little secret to tell. I made a wish in a wishing well that I could be the coolest on the plane. But now it turns out that I'm just insane. If I don't think and write instead, will I wake in the morning with an empty head? Watching all the leaves blow in the wind. Straining to see the light that's streaming in. I don't want to bore you here. I make it cloudy, I make it clear. Why don't I just say what I want to say? 'Cause man, that's not how songs work, don't work that way.